sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im April 2021 beginnen wir mit der Energiecharta ECT, der Energie- und Klimawochenschau. Dann schauen wir in die Türkei zum drohenden Verbot der HDP und abschließend einem Kommentar zum Besuch von von der Leyen und Charles Michel für die EU in der Türkei. Sowohl Urgewalt als auch Kompakt und Powershift rufen zu einer Petition für den Ausstieg aus der sogenannten Energiecharta ECT auf. Weshalb erläutert der folgende Artikel aus der Analyse und Kritik vom 16. März 2021. Dieser Artikel heißt Goldgrube für RWE und Co. Mit der Energiecharta können Konzerne trotz Klimakrise weitere Milliarden an fossilen Rohstoffen verdienen. Ganze 1,4 Milliarden Euro fordert der Energiekonzern RWE von den Niederlanden als Entschädigung für den bis 2030 beschlossenen Kohleausstieg. RWE betreibt in den Niederlanden zwei Kohlekraftwerke, die ab 2025 bzw. 2030 keine Kohle mehr verstromen dürfen. Eines dieser Kraftwerke wurde erst 2015, dem Jahr des Pariser Klimaabkommens, in Betrieb genommen. Nun behauptet ein Firmensprecher, damals sei nicht abzusehen gewesen, dass Kohleverstromung nicht über mehrere Jahrzehnte weiterlaufen könne. Neben RWE droht auch der deutsche Energiekonzern Uniper, der 2016 ein Kohlekraftwerk in Betrieb genommen hatte, die Niederlande zu verklagen. Trotz der öffentlichen Empörung, der niederländische RWE-Chef wurde vor einem Parlamentsausschuss bestellt, hat RWE gute Chancen, die Milliarden einzustreichen. Denn die Klage findet nicht vor einem staatlichen Gericht statt, sondern vor einem privaten Schiedsgericht, in dem Staaten zu Milliardenzahlungen verurteilt werden können. Die Verhandlungen laufen oft im Geheimen. Eine Berufungsmöglichkeit gibt es nicht. Und das klagende Unternehmen, in diesem Fall RWE, darf auch noch mitentscheiden, wer die drei urteilenden SchiedsrichterInnen werden. Zudem winken viel höhere Entschädigungszahlungen als vor nationalen Gerichten, da auch hypothetische, zukünftige Gewinne entschädigt werden können. Etwa 3000 Investitions- und Handelsabkommen ermöglichen es Investoren, Staaten vor solchen Schiedsgerichten zu verklagen. In diesem Fall basiert die Klage auf einem Energiechartervertrag, Energy Charter Treaty, ECT, dem weltweit am meisten genutzten Vertrag für Klagen durch Investoren. Er entstand nach Ende des Kalten Krieges. Westeuropäische Staaten wollten ihre Energieversorgung diversifizieren und den Zugriff westlicher Konzerne auf die Öl- und Gasindustrien in den ehemaligen sowjetischen Republiken ermöglichen. Nach Auflösung der UdSSR boten sich für Investoren beispiellose Möglichkeiten, die dortigen Industrien aufzukaufen. 1998 ist der Vertrag in Kraft getreten. Heute zählt er mehr als 50 Vertragsparteien. Darunter befinden sich die EU und ihre Mitgliedstaaten, sowie viele Staaten in Zentralasien. Der ECT reguliert den Handel, Transit und die Investitionen im Energiesektor. Zentral sind jedoch die weitreichenden Eigentumsrechte, die ausländischen Investoren eingeräumt werden. Sie schützen Investoren vor staatlichen Eingriffen, die den Wert ihrer Investitionen und ihre Profite schmälern könnten. Durchgesetzt werden sie durch die oben bereits erwähnten Schiedsgerichte, deren Urteile weltweit vollstreckt werden können. Was wie ein Bankautomat funktioniert, mit dem sich international operierende Firmen an öffentlichen Geldern bereichern können, wird in Zeiten der Klimakrise zur existenziellen Bedrohung. Denn um den globalen Temperaturanstieg zu begrenzen, ist es notwendig, einen Großteil der bekannten Reserven fossiler Brennstoffe im Boden zu lassen. Trotzdem findet ein Großteil der Investitionen im Energiesektor weiterhin in fossilen statt. Über 50% aller durch den ECT abgedeckten neuen Investitionen werden in Kohle, Öl und Gas getätigt. Insgesamt schützt der ICT derzeit, so haben es Journalistinnen des Recherchenetzwerkes Investigate Europe vor kurzem errechnet, etwa 350 Milliarden Euro an Investitionen in fossile Brennstoffe und Infrastruktur in der EU, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz. Selbst wenn die Kämpfe zur Schließung dieser Anlagen Erfolg haben, können die fossilen Konzerne auf den Vertrag zurückgreifen, um sich entgangene Profite von der Allgemeinheit erstatten zu lassen. Der ICT wird damit aus klimapolitischer Sicht zu einer tickenden Zeitbombe, denn schon heute sind 136 Klagefälle von Investoren gegen Staaten unter dem ICT bekannt. Auch die Bundesrepublik wurde bereits dreimal unter dem ICT verklagt, zweimal vom schwedischen Energiekonzern Vattenfall. In der ersten Klage wollte Vattenfall 1,4 Milliarden Euro Entschädigung für wasserrechtliche Auflagen für das Kohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg. Daraufhin knickte die Stadt Hamburg ein, senkte die Auflagen und Vattenfall zog die Klage zurück. Und für den Atomausstieg verlangte Vattenfall 6,1 Milliarden Euro Entschädigung vor einem Schiedsgericht. Auch diese Klage stellt der Konzern nun ein gegen eine freiwillig gezahlte Entschädigung der Bundesregierung, die deutlich höher ausfällt als ursprünglich geplant. Die Drohkulisse ICT wirkt. Auch beim deutschen Kohleausstieg hat sich der ICT aus Konzernsicht bereits bezahlt gemacht. In den Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den Braunkohlebetreibern wurde ein Passus vereinbart, der Klagen unter dem ICT explizit ausschließt. Inzwischen wurde durch Recherchen von BuzzFeed Deutschland bekannt, dass sich die Braunkohleunternehmen diesen Klagenverzicht teuer haben bezahlen lassen. Laut einem für das Bundeswirtschaftsministerium erstellten Gutachten hätte die LEAG, die die Kohlegruben und Kraftwerke in der Lausitz betreibt, lediglich mit 35 Millionen Euro Entschädigung rechnen können. Stattdessen gibt es jetzt 1,735 Milliarden Euro für die LEAG und deren Besitzer, das tschechische Unternehmen EPH, das unter dem ICT klageberechtigt gewesen wäre. Dass die Klagemöglichkeit unter dem ICT und der ausgehandelte Klageverzicht hier eine entscheidende Rolle gespielt haben, gibt inzwischen auch das Bundeswirtschaftsministerium offen zu. Atom- und Kohleausstieg zeigen, der ICT bietet Konzernen die Möglichkeit, sich selbst die Erfolge sozialer Bewegungen vergolden zu lassen. Gleichzeitig fehlen den öffentlichen Haushalten Milliardensummen für klimafreundliche Investitionen. Der durch den ICT nach oben getriebene Preis für den deutschen Kohleausstieg wird bereits zum abschreckenden Beispiel in anderen europäischen Ländern, in denen die Kohleunternehmen mit den deutschen Fantasiesummen in die Verhandlungen um ein Ende der Kohleverstromung einsteigen. Nachdem in den ersten Jahren des ICT vor allem Länder in Osteuropa und Zentralasien im Visier der Investoren waren, hat sich das Blatt inzwischen gewendet. Immer mehr Länder der Europäischen Union müssen sich nun vor Schiedsgerichten verteidigen. In über 60% aller ICT-Fälle verklagt ein Investor aus einem EU-Mitgliedstaat ein anderes EU-Land. Und die EU selbst muss sich einer Klage vor Nord Stream 2 erwehren. Zumindest teilweise erklärt sich so auch das Interesse der europäischen Länder an einer Modernisierung des ICT. 2018 haben die 54 ICT-Mitglieder beschlossen, den Vertrag zu modernisieren. Seit etwa einem Jahr wird zwischen ihnen verhandelt. Eine Entschärfung des Vertrags ist jedoch nicht in Sicht. Nach EU-Vorschlag sollen fossile Brennstoffe bis weit in die 2030er Jahre geschützt und die privaten Schiedsgerichte weiter bestehen bleiben. Doch selbst wenn eine oder mehrere Vertragsparteien radikale Vorschläge einreichen würden, es wird nicht gelingen, den ICT als Werkzeug des fossilen Kapitals zu entwaffnen und zu einem grünen Energieabkommen zu machen. Denn die Modernisierung des ICT steht vor der Herausforderung, dass jede Vertragsänderung von allen Unterzeichnern des Abkommens angenommen werden muss. Einige Staaten, insbesondere Japan, haben Änderungen jedoch bereits kategorisch abgelehnt. Währenddessen treibt das Energiecharter-Sekretariat seit 2012 die geografische Expansion des ICT voran, obgleich die Aufnahme neuer Länder in den Vertrag während des Reformprozesses kurzfristig ausgesetzt wurde. Vor allem afrikanische und asiatische Staaten werden lobbyiert, damit sie ebenfalls Vertragspartei des ICT werden. Ökonomisch arme und zum Teil ressourcenreiche Länder wie der Tschad, Kolumbien, Uganda oder Nigeria stehen dabei im Visier. Eine derartige rechtliche Absicherung des Zugriffs westlicher Konzerne auf die Energieressourcen im globalen Süden ist besonders perfide. Denn Regierungen im globalen Süden verfügen häufig nicht über die finanziellen und administrativen Ressourcen, um sich gegen teure und komplizierte Klagen von Investoren verteidigen zu können. eine stärkere Regulierung der Energiepreise oder auch die Rücknahme von Privatisierung wird somit fast unmöglich oder zumindest exorbitant teuer gemacht. Mit seiner Ausbreitung wird der ICT so zu einem Baustein in der Verfestigung neokolonialer Verhältnisse. Die Klage von RWE verdeutlicht die Gefahr, die der Energieschartervertrag für die Bekämpfung der Klimakrise darstellt. Aber hoffnungslos ist die Lage nicht, im Gegenteil. Zum ersten Mal in seiner Geschichte rücken der ICT und die undemokratischen Privilegien, die er Energiekonzernen einräumt, in den Fokus der Öffentlichkeit. Im niederländischen Parlament ist ein Antrag, aus dem Energieschartervertrag auszusteigen, an wenigen Stimmen gescheitert. Nun haben auch die spanische und französische Regierung in Briefen an die Europäische Kommission gefordert, dass ein baldiger Ausstieg aus dem ICT erfolgen soll, wenn es nicht entscheidende Fortschritte bei den Modernisierungsverhandlungen gibt. Nachdem Italien bereits 2016 aus dem ICT ausgetreten ist, bleibt Deutschland das einzig große EU-Mitglied, das weiter fest zu dem Vertrag steht. Eine undemokratische Zombie-Klausel ermöglicht es zwar Investoren, Regierungen bis zu 20 Jahre nach Austritt aus dem ICT zu verklagen, aber ein gemeinsamer Austritt vieler wichtiger Länder könnte diese entscheidend entschärfen. Der ICT ist ein Beispiel par excellence für einen völkerrechtlichen Vertrag, auf dessen Gültigkeit gepocht wird. On paper haben wir den globalen ökologischen Zusammenbruch schon längst vertraglich besiegelt, schrieben Luisa Neubauer und Carola Rakete in einem Artikel für den Spiegel im November 2020. Hingegen werden Biodiversitäts- und Klimaabkommen sowie andere Verträge zum Schutz von Mensch und Umwelt ohne gravierende Konsequenzen gebrochen. Diese Abkommen müssen endlich priorisiert werden, während im Falle des Energieschartervertrags allen Staaten, die Klima- und Umweltschutz ernst nehmen, nur der Ausstieg bleibt. Hier verschärft sich der Druck. Eine europaweite Petition für den Ausstieg hat in 2 Wochen 1 Million Unterschriften gesammelt. Auch bei BewegungsakteurInnen rückt der Vertrag stärker in den Fokus. Die Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland hat RWE längst zum politischen Gegner gemacht. Nun gilt es, auch die Klage gegen die Niederlande und im erweiterten Sinne den ICT mit aufzugreifen. Wenn ein Scheitern der Modernisierungsverhandlungen diesen Sommer nicht mehr zu beschönigen sein wird und möglicherweise ein Milliardenurteil gegen Deutschland im Vattenfall-Verfahren gefällt wird, bietet sich eine vielleicht einmalige Gelegenheit, den ICT auf den Müllhaufen des fossilen Zeitalters zu befördern. Von der Energiecharta und der Monatszeitung Analyse und Kritik aus Hamburg kommen wir zur Online-Plattform Telepolis und der dort wöchentlich erscheinenden Energie- und Klimawochenschau. Diese erschien gestern am 7. April. Wissenschaftsfeinde und Wildschweine, die Energie- und Klimawochenschau von Punkten ohne Wiederkehr, knapp werdender Zeit, polizeilicher Klimaschutz und Jugendphobie sowie von den Ewigkeitskosten des Bergbaus. Aus der Antarktis kommen beunruhigende Nachrichten. Schon seit längerem sind sich Forscher aus aller Welt ziemlich sicher, dass die großen Gletscher des 5. Kontinents gewisse Punkte ohne Wiederkehr haben, sogenannte Tipping Points, Wenn diese einmal überschritten, ist ein unaufhaltsam fortschreitender Eisverlust die Folge. Nun haben europäische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer Gemeinschaftsarbeit für einen der großen Gletscher der Westantarktis solche Punkte quantifizieren können. Gegenstand der Untersuchung war der Pine Island Gletscher, die am schnellsten schrumpfende Teilmasse der Antarktis, derzeit verantwortlich für etwa 10% des Meeresspiegelanstiegs. Der Gletscher ergießt sich in die südlich des Pazifiks gelegene Arunzensee. Wie alle antarktischen Gletscher schiebt er einen mehrere hundert Meter dicken Eisschiff vor sich hinaus aufs Meer. Eis verliert er, wie auch sonst in der Antarktis üblich, vor allem durch das Abbrechen von kleinen und großen Eisbergen an der Eiskante und durch Tauen an der Unterseite des aufschwimmenden Schelfeises. Tauen an der Oberfläche ist aufgrund der besonders niedrigen Lufttemperaturen eher unbedeutend. Ein kurzes Video der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zeigt, wie im September und Oktober 2018 ein großer Eisberg vom Pine Island Gletscher abbricht. Besondere Sorgen macht die Position der Grundlinie des Gletschers. Das ist jener Bereich, an dem das Eis beginnt aufzuschwimmen. Eine Animation der ESA zeigt, wie sich diese Grundlinie des Pine Island Gletschers zwischen 1999 und 2011 um bis zu 40 Kilometer zurückgezogen hat. Insgesamt gibt es für diesen Gletscher, so das Ergebnis der jüngsten Studie, drei kritische Punkte. Jenseits von diesen wird jeweils ein sich selbst erhaltener Rückzug des Gletschers angestoßen, der zu schnellem, unumkehrbaren und substanziellen Eisverlust führt. Wird der dritte und letzte Punkt überschritten, würde der Gletscher vollständig verschwinden und der gesamte westantarktische Eisschild destabilisiert, mit entsprechenden Folgen für die Küstenstädte. In der Westantarktis ist genug Wasser gespeichert, um den mittleren globalen Meeresspiegel um 3 Meter steigen zu lassen. Erschreckend dabei ist, dass dieser Punkt schon erreicht würde, wenn das Meerwasser unter dem Schelf sich um weitere 1,2 Grad Celsius erwärmt. Das ist beängstigend wenig, denn zum einen erwärmt sich im Zuge des Klimawandels die Ozeane stärker als die Atmosphäre. Etwas über 90% der durch die menschlichen Treibhausgase im Erdsystem gespeicherten zusätzlichen Wärmeenergie wird von den Weltmeeren aufgenommen. Zum anderen wurde in den letzten beiden Jahrzehnten beobachtet, wie sich die Strömungen rund um die Antarktis verändern, schon 2014 am Kieler Geomar-Zentrum für Ozeanforschung festgestellt, dass aufgrund der Veränderung globaler Strömungssysteme vermehrt warmes Tiefenwasser in die flachen Schelfmeere und unter das Eis strömt. Wir sind also vermutlich nicht mehr allzu weit von diesem Punkt entfernt. Zu dem Ergebnis war unter anderem auch schon Julius Garbe mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung im vergangenen Jahr gekommen. In einer im Fachmagazin Nature veröffentlichten Arbeit kamen sie zu dem Schluss, dass bei einer globalen Erwärmung um in etwa 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau der größte Teil des westantarktischen Schildes verloren gehen wird. Das Ergebnis, so Graber et al., wäre ein Meeresspiegelanstieg von 2,6 Metern. Wird es im globalen Mittel noch wärmer, so kämen zwischen 2 und 6 Grad zu jedem Grad Erwärmung weitere 2,4 Meter Meeresspiegelanstieg hinzu und über 6 Grad sogar 10 Meter pro Grad. Für die Menschen an den Küsten sind das keine besonders guten Aussichten. In Schleswig-Holstein sind die neuesten Deiche gerade für 50 cm Meeresspiegelanstieg bis zur Mitte des Jahrhunderts ausgelegt. In den Niederlanden werden bei den Verstärkungen und Neubauten 2 Meter bis zum Ende des Jahrhunderts eingerechnet. Das kann mit einigem Glück reichen, denn der Meeresspiegelanstieg vollzieht sich für menschliche Begriffe sehr langsam. Es ist allerdings bekannt, dass in prähistorischen Zeiten der Meeresspiegel phasenweise auch schon um mehrere Meter pro Jahrhundert gestiegen ist. Vor allem wird der Anstieg nicht Ende des Jahrhunderts aufhören, sondern sich über viele Jahrhunderte fortsetzen. Es fragt sich also, wie die menschliche Gesellschaft damit umgeht. Wird sie wie der Frosch im langsam erhitzten Wasser sitzen bleiben oder wird sie rechtzeitig herausspringen? Im Augenblick sieht es eher nach Ersterem aus. Und das ist natürlich nicht nur eine kulturelle Frage, sondern vor allem eine der sich jeweils durchsetzenden Interessengruppen in den Gesellschaften. Leider sind wir weit davon entfernt, dass politische Entscheidungen allein nach rationalen Gesichtspunkten oder gar orientiert am Wohl der gesellschaftlichen Mehrheit gefällt würden. Die Corona-Krise, und das ist ja vielleicht eine positive Nebenwirkung, lässt die krasse Wissenschaftsfeindlichkeit eines erheblichen Teils der Verantwortung tragenden, aber diese nicht annehmenden Politiker zutage treten. Das lässt sich für die Klimakrise im Allgemeinen und den sich gemessen am Legislaturperiodenrhythmus nur sehr langsam veränderlichen Meeresspiegel im Besonderen wenig Gutes erwarten. Wenn schon nicht auf eine so offen vor Augen ausgebreiteten Krise dieselben Fehler immer und immer wieder gemacht werden und nicht auf den Rat derjenigen gehört wird, die sich auskennen, wie können wir da noch auf einen raschen Klimaschutz hoffen? Aber immerhin bleibt die Hoffnung, dass das Missmanagement der Corona-Krise in maßgeblichen Teilen der Bevölkerung einen heilsamen Schock auslöst. Denn so einer wie der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Armin Laschet, der sich am Dienstag nach Ostern, nachdem an den Feiertagen erwartungsgemäß weniger getestet und übermittelt wurde, öffentlich über sinkende Infektionszahlen freut, wirft als Kanzlerkandidat Fragen auf. Dann kann man doch auch gleich jemanden wie den Andi Scheuer nehmen, der nach Jahren des Dieselbetrugs der deutschen Automobilindustrie meint, diese habe nur mit Innovation eine Zukunft, aber nicht mit strengeren Abgasnormen. Vielleicht kann man ihm ja mal erklären, dass der Sinn der Abgasnormen kein industriepolitischer, sondern der Schutz der Menschen, vor allem der Kinder und Alten in den Städten, sowie zumindest ein klein bisschen Klimaschutz ist. Aber man kann von Andi Scheuer auch etwas lernen. Wenn man sich nicht festlegen und möglichst lange am Alten, Überkommenen festhalten will, dann heißt das Technologieoffenheit. Andere Länder wie China oder die Niederlande planen mittelfristig, keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Aber in Deutschland wird man statt den Umbau der Industrie voranzutreiben unbedingt an der überkommenen Technologie festhalten. Das Zauberwort heißt alternative Kraftstoffe. Gemeint sind Biokraftstoffe wie Ethanol oder Rapsöl, das eine energie- und flächenintensiver als das andere oder auch Wasserstoff. Diese am besten noch hergestellt mit Strom aus Holz, das in Großkraftwerken verbrannt wird, wie es deutschen Kraftwerksbetreibern vorschwebt. Das ist wegen der enorm hohen Umweltverluste in etwa so intelligent wie das Öffnen eines Frühstückseis mit einer Dampfwalze. Es scheint sich eine Debatte unter Klimawissenschaftlern zu entwickeln, ob das Pariser Klimaziel, die globale Erwärmung möglichst auf maximal 1,5 Grad Celsius zu beschränken, noch machbar ist. Die Australische Akademie der Wissenschaften hat in einem Bericht festgestellt, wie die britische Zeitung Guardian schreibt, dass das Ziel kaum noch erreichbar sei. Die Akademie kommt offenbar zu dem Schluss, indem sie konservative Schätzungen von Rückkopplungen im Kohlenstoffkreislauf berücksichtigt. Das heißt, sie berücksichtigt auch Treibhausgase, die durch die Erwärmung aus der Biosphäre oder in den Ozean freigesetzt werden. Humusböden geben zum Beispiel bei Trockenheit viel CO2 ab, ebenso vermehrte Waldbrände. Die Erwärmung des Ozeans führt außerdem mittelfristig voraussichtlich dazu, dass dieser der Atmosphäre weniger CO2 entziehen kann, sich also ein größerer Teil der menschlichen Emissionen in der Atmosphäre anreichert. Entsprechende Beobachtungen werden bereits gemacht. Der Potsdamer Physiker und Ozeanograf Stefan Rahmstorf hält dem auf Twitter entgegen, dass das Ziel physikalisch betrachtet noch zu erreichen sei, wenn die Emissionen entsprechend drastisch und rasch reduziert würden. Diejenigen, die es als unmöglich bezeichnen, hätten meist politische Argumente wie die Zahl der neuen Kohlekraftwerke oder ähnliches. Zwischen Politik und Physik müsse aber unterschieden werden und man solle die Politiker nicht aus der Verantwortung entlassen. In Sachsen hat man nicht so viele Probleme, wenn rechtsextreme Demonstranten Journalisten angreifen, aber wehe, ein paar Jugendliche fangen an, ein bisschen Müll einzusammeln. Das hatten sich im sächsischen Zittau am Karfreitag 15 Schülerinnen und Schüler der örtlichen Fridays for Future-Gruppen vorgenommen. Weil sie die Tüten mit dem eingesammelten Müll auf dem Marktplatz zur Schau gestellt haben und das Ganze auch noch mit dem Wunsch nach Klimaschutz verbannen, bekamen sie von der örtlichen Polizei, wie diese berichtet, Anzeigen wegen eines vermeintlichen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Schließlich weisen ja inzwischen schon einige Landesbehörden des NSU-Unterstützungsgeheimdienstes darauf hin, dass Klimaschützer unbedingt wegen ihrer radikalen Umtriebe beobachtet werden müssen. Ist ja auch wirklich unerhört, diese schöne Ordnung in Frage zu stellen, in der Braunkohleunternehmen entschädigt werden, wenn sie ein Kraftwerk stilllegen, das Strom für ihre Bergbaumaschinen erzeugt. So geschieht es derzeit der MIBRAG im sachsen-anhaltinischen Deuben, wie der MDR berichtet. Das Kraftwerk gilt laut Wikipedia als Deutschlands älteste vergleichbare noch arbeitende Anlage. Gebaut 1936, wurden zuletzt vor 28 Jahren größere Teile erneuert. Mit anderen Worten, eigentlich ein längst abgeschriebenes Kraftwerk, das zudem noch von der tschechischen EP Energy sehr günstig erworben worden sein dürfte. Derweil hat ein Beitrag des ZDF kürzlich dokumentiert, was auf die Öffentlichkeit nach der Stilllegung des Tagebaus zukommt, wenn sich die einstigen Eigner längst davon gemacht haben. Am Beispiel eines geplanten Tagebausees im Rheinland wird über allerlei Bergschäden berichtet. Das Problem ist vor allem die mangelhafte Stabilität des Geländes. Schon ohne Wasser kommt es in den an die Tagebauer angrenzenden Dörfern zu Absenkungen. Die Gruben müssen nämlich nicht, wie Windräder in Sachsen, Bayern und NRW, einen Kilometer Abstand oder mehr zu den Dörfern halten, sondern kommen deutlich näher an diese heran. Der Beitrag erinnert unter anderem an das Abrutschen eines größeren Uferabschnitts im sächsischen Knappensee vor 4 Wochen. Die Erdmasse verursachte einen Mini-Tsunami, der auf der gegenüberliegenden Seite der alten Grube einige Gebäude schwer beschädigte. Auch ein besonders tragischer Fall aus dem Jahr 2009 wird kurz erwähnt, als im sachsen-anhaltinischen Nachterstedt 2 Wohnhäuser in einem alten Bergbausee rutschten und 3 Menschen starben. Überhaupt zeigt eine kleine Google-Suche, dass Gruben, ob mit Wasser aufgefüllt oder noch leer, recht häufig in der Nachbarschaft Schäden anrichten. Mal rutschen Straßen ab, mal gerät teures Bergbaugerät in Gefahr, mal ganze Inseln. Zumindest wenn Wildschweine ein wenig nachhelfen. Aber vielleicht wurden die ja auch nur als Sündenböcke vorgeschlagen, damit das Ganze, sei es für die Versicherung, sei es für die Öffentlichkeit, den Anschein höherer Gewalt bekommt. Sonst käme ja vielleicht noch jemand auf die Idee, die mehreren Milliarden Euro an Abschaltprämie für alte Kraftwerke sollten lieber in einen Fonds für die Behebung von Bergschäden gesteckt werden. Irgendjemand muss ja für die Ewigkeitskosten der billigen Kohle aufkommen, nicht wahr? Wir verlassen jetzt das Thema Klimakatastrophe und wenden uns den Repressionen in der Türkei zu. Und einem Artikel wieder aus der Analyse und Kritik vom 16. März 2021. Dieser heißt, es wird immer eine neue Partei kommen. In der Türkei nimmt der Druck auf die linke HDP zu. Über ein Verbot wird öffentlich gestritten. Seit die linke kurdisch-türkische HDP, Demokratische Partei der Völker, im Juni 2015 erstmals ins türkische Parlament einzog und damit regierende AKP von Recep Tayyip Erdogan um ihre alleinige Mehrheit brachte, ist die Partei der Regierung ein Dorn im Auge. Der de facto Koalitionspartner der AKP, die rechtsextreme MHP, fordert nun seit einigen Monaten öffentlich das Verbot der HDP und konnte Anfang März die Oberstaatsanwaltschaft zur Prüfung eines solchen Parteiverbots drängen. Grundlage dessen sind die sogenannten Kobane-Verfahren, in denen der Partei vorgeworfen wird, im Oktober 2014 zu gewaltsamen Protesten im Südosten der Türkei aufgerufen zu haben, um den Widerstand gegen den IS in Nordsyrien, Rojava, zu unterstützen. Wird ein Verbotsverfahren eröffnet, kann das Verfassungsgericht mit einer Zweidrittelmehrheit die Partei zwar verbieten, die Abgeordneten könnten jedoch weiterhin im Parlament vertreten sein oder sich anderen Parteien anschließen. Obwohl sich Erdogan selbst bisher nicht zu einem Parteiverbot geäußert hat, begibt sich die HDP-Führung bereits in eine Verteidigungsposition. Steht tatsächlich ein Verbot der Partei, die vor allem die Stimmen vieler Kurdinnen und anderer Minderheiten im Land repräsentiert, bevor? Oder handelt es sich um eine Scheindebatte, die von anderen Problemen ablenken soll? Spätestens 2023 stehen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei an. Und die aktuellen Umfragewerte zeigen, dass Wirtschaftskrise, Werteverlust der Lira und das Corona-Management die Unterstützung für die AKP schwinden lassen. Stattdessen konnten sich die von der kemalistischen Oppositionspartei CHP regierten Städte Ankara und Istanbul in der Pandemie profilieren und die Partei gewinnt an Unterstützung, auch unter der jüngeren kurdischen Bevölkerung. Sich für ein Parteiverbot auszusprechen, birgt für die AKP das Risiko, die HDP-Basis direkt in die Arme der CHP zu treiben. Deshalb überlässt sie die Rolle des Bad Cop der MHP, auch um die eigene nationalistische Wählerschaft nicht zu verlieren, während sie sich selbst als Good Cop und Vertreterin des Rechtsstaats inszeniert. Denn zeitgleich mit der Parteiverbotsdebatte verkündete die AKP Reformen im Bereich der Menschenrechte, die zwar keine realen Konsequenzen haben werden, jedoch sowohl die EU beschwichtigen als auch die Wogen im Land glätten sollen. Außerdem betonen AKP-Vertreter, dass sie selbst im Verfassungsreferendum von 2010 dafür gesorgt hätten, dass Parteiverbotsverfahren erschwert wurden und stattdessen an der Wahlurne dafür sorgen werden, dass die HDP verschwindet. Der Grund für die Änderung damals war jedoch nicht der ausgeprägte Sinn für Demokratie der AKP, sondern die Tatsache, dass die Partei selbst gerade knapp einem solchen Verfahren entgangen war. Sahuran Oluç, Sprecher der HDP, hat diese Strategie des Regierungsblocks durchschaut und sagte gegenüber der Nachrichtenagentur ANF, ein Konflikt zwischen AKP und MHP spiele für ihn keine Rolle. Wenn ein Koalitionspartner, in diesem Fall die MHP, eine Verbotskampagne gegen die HDP ins Rollen bringt, bewerten wir das als Regierungspolitik. Der Unterschied zwischen den beiden Parteien ist die Tatsache, dass die MHP keine Anhänger in irgendeinem Teil der kurdischen Gesellschaft hat. In den kurdischen Gebieten wählen nur Sondereinsatzkräfte und Polizisten die MHP, also die Personen, die die HDP ständig angreifen. Die AKP hingegen hat teilweise auch eine kurdische Wählerschaft, die sie nicht verlieren will. Statt ein Verbot der gesamten Partei zu forcieren, verfolgt die AKP die Strategie, so vielen HDP-Abgeordneten wie möglich die parlamentarische Immunität abzuerkennen und somit die Partei von innen auszuhöhlen. Der Stimmen der CHP, die bei der parlamentarischen Abstimmung darüber notwendig sein werden, ist sich die AKP nicht mehr ganz sicher. Umso wichtiger ist die Unterstützung der IG-Partei, einer von der früheren Innenministerin Meral Akçener angeführten Abspaltung von der MHP für dieses Vorhaben. Wie ein führendes AKP-Mitglied gegenüber der BBC sagte, sei erwartbar, dass sich die IG-Partei dem Kampf gegen den Terrorismus nicht in den Weg stellen werde. Gleichzeitig könne man Zwist zwischen der CHP und der IG-Partei sehen. Die Spaltung der Opposition gehört zu den obersten Prioritäten der Regierung und bisher konnten sich die Herrschenden auch auf diese Strategie verlassen. Denn bis auf einige symbolische Gesten von Seiten der CHP ist die HDP weitestgehend isoliert. Dabei wäre es gerade für die selbst erklärte demokratische Opposition umso wichtiger, sich jetzt hinter die demokratischen Forderungen der HDP zu stellen. Darunter sind die Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, nachdem der ehemalige Parteivorsitzende Selahattin Demirtas umgehend aus der Haft entlassen werden müsste, sowie die Anerkennung von Millionen von Wählerstimmen, die die HDP ins Parlament und in zahlreiche Stadtverwaltungen gebracht haben. Doch bis auf einige wenige CHP-Vertreterinnen unterstützt die Partei die nationalistische Regierungspolitik und damit auch die Repression gegen die HDP und ihre Basis. Dabei war es auch diese Basis der HDP, die die CHP in Istanbul dabei unterstützte, die Regionalwahlen nicht nur zu gewinnen, sondern auch den Sieg gegen die AKP zu verteidigen. Doch wie reagiert die HDP-Führung auf diese Bedrohung? Auch hier ist vor allem eine mächtige Rhetorik zu beobachten. Allerdings kaum Mobilisierung der Basis. Dies ist sicherlich der jahrelangen Repression gegen die Partei geschuldet, die natürlich darauf abzielte, genau dieses Klima der Angst zu erzeugen, das zur Lähmung von Basisaktivitäten führte. Auch die Pandemie trägt ihren Teil dazu bei, dass Kundgebungen noch schneller untersagt werden, beziehungsweise die Partei selbst ihre UnterstützerInnen schützen will, statt sie auf Massenveranstaltungen dem Risiko einer Infektion auszusetzen. Aus HDP-Kreisen kommt nun das Argument, auch wenn die Partei verboten wird, es wird immer eine neue kommen. Anschließend wird auf die Geschichte der kurdischen Parteien sowie auf die Stärke des kurdischen Volkes verwiesen. Doch ist es nicht genau dieses Argument, das zu einem sofortigen Widerstand führen müsste, statt auf eine unbekannte Zukunft zu verweisen, in der eine neue Partei der Kurdinnen wie ein Phönix aus der Asche auferstehen wird? Wer so argumentiert, bezieht sich außerdem ausschließlich auf die kurdische Bewegung. Der Erfolg der HDP liegt jedoch in der Bildung eines Bündnisses zwischen verschiedenen linken und gesellschaftlich unterdrückten Gruppen, gemeinsam mit der kurdischen Bewegung. Die zweite Frage, die nicht erst das drohende Parteiverbot aufgeworfen hat, ist, ob der Kampf für Demokratie in der Türkei im Parlament und anderen staatlichen Institutionen geführt werden sollte und ob Beteiligungen in staatlichen Institutionen wirklich um jeden Preis aufrechterhalten werden müssen. Der Vorteil, den dies bisher brachte, nämlich im bürgerlich-rechtlichen Sinne der Bewegung Legitimation zu verschaffen, ist durch die fast vollständige Auflösung dieses rechtlichen Rahmens mittlerweile verloren gegangen. Die eigentliche Stärke der HDP war nicht der Einzug ins türkische Parlament im Juni 2015, sondern die breite Mobilisierung ihrer Basis im Vorfeld dieser Wahlen, angefangen bei den Gezi-Protesten und die Einbindung von AktivistInnen im ganzen Land, in erster Linie in die Strukturen des HDK, Demokratischer Kongress der Völker. Die schnelle Umstrukturierung in eine Partei sollte diesen Erfolg konsolidieren, führte jedoch auch zur Bürokratisierung und Entstehung einer Hierarchie zwischen Basis und VertreterInnen der Partei. Natürlich ist die Verteidigung der gewählten Posten der Partei wichtig und Teil des demokratischen Kampfes als Opposition. Doch für die Bewegung an sich sind ebenso eine Demokratisierung der inneren Strukturen, die Entwicklung von transparenten Kontrollmechanismen der Basis gegenüber der Führung und das Bemühen um die Einbindung gesellschaftlicher Kämpfe von Frauen, streikenden GewerkschafterInnen, Studierenden an der Bugaşiçi-Universität und andere auf lange Sicht erfolgsversprechende. Abschließend kommen wir zu einem Kommentar von ANF News, herausgegeben von den Vierrad News, einer kurdischen Nachrichtenagentur in Amsterdam. Sie berichtet in 8 Sprachen, auch in Deutsch. Die deutschsprachige Seite findet ihr unter anfdeutsch.com. Und hier nun ein Kommentar zu dem Besuch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Ratspräsidenten Charles Michel in der Türkei. Der Kommentar erschien am 7. April, also gestern. Zuckerbrot ohne Peitsche. Die Kurden wissen, dass sie von der EU nicht nur nichts zu erwarten haben, sondern dass sie auch noch Öl ins Feuer gießt, schreibt Agi Amos in einem Kommentar zum Besuch von Ursula von der Leyen und Charles Michel in der Türkei. Wie ist der Türkei-Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel in der aktuellen Phase zu bewerten? Susanne Güsten schrieb bereits im Vorfeld im Tagesspiegel, dass die EU-Spitzen ihre Reise absagen sollten, denn würden sie mitten in einer neuen Eskalation der Repression ihre Aufwartung machen, zeigten sie, dass Rechtsstaat und Menschenrechte für Europa nicht mehr zählen. In der Taz ist von Jürgen Gottschlich zu lesen, die EU interessiert sich nicht mehr für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat in der Türkei. Anders sei der Besuch nicht zu erklären. Güsten, Gottschlich echauffieren sich über hinlänglich bekannte Wahrheiten. Die Erkenntnis kommt zwar spät, dennoch erfreut es, dass sie zumindest jetzt erkannt wurden. Begriffe wie Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit waren lange Zeit eine nützliche Maskerade für eine skrupellose Politik. Hätte man doch schon früher auf die Kurden gehört. Kurdinnen und Kurden wissen, dass sie von der EU nicht nur nichts zu erwarten haben, sondern dass sie auch noch Öl ins Feuer gießt, indem sie aktiv darauf hinwirkt, die Unterdrückung zu verstetigen und die kurdische Frage ungelöst zu lassen. Spätestens seit der Verschleppung des kurdischen Repräsentanten und PKK-Gründers Abdullah Öcalan hat sich der letzte Hauch einer Hoffnung an die EU in Luft aufgelöst. 1998 brach Öcalan in Anbetracht eines drohenden Krieges im Mittleren Osten in Syrien Richtung Europa auf, um Partner für eine friedliche Lösung der kurdischen Frage zu finden und den Krieg abzuwenden. Die EU, allen voran Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Griechenland, versperrten sich diesem Anliegen und antworteten mit ihrer Mittäterschaft bei der Verschleppung und Auslieferung Öcalans an die Türkei. Aber damit nicht genug. In allen Kriegen, die die Türkei gegen Kurden führte, seien es die völkerrechtswidrigen Angriffe auf Rojava 2018 und 2019 oder der seit bereits 40 Jahren währende Krieg gegen die kurdische Freiheitsbewegung, haben europäische Staaten eine todbringende Rolle gespielt. Es gehört mittlerweile zur Routine, dass hochrangige Vertreter des türkischen Staates im Vorfeld von Kriegshandlungen nach Deutschland und in die EU reisen, um politische und militärische Unterstützung zu erhalten. Zuletzt vor dem Militäreinsatz der Türkei gegen das Südkurdistan gelegene Guerillagebiet Gare. Die deutsche Öffentlichkeit scheint den Kurdinnen und Kurden nicht zugehört zu haben. Vor sonst kommt das Erstaunen darüber, dass zwei der höchsten Vertreterinnen der EU inmitten einer so düsteren Phase in die Türkei reisen, in einer Zeit, in der der Faschismus um sich gegriffen hat und alle oppositionellen Kräfte vom Staat mundtot gemacht werden. Gewiss, es hat sich einiges geändert in der Beziehung der beiden. Die Türkei versucht sich nicht mehr als demokratiewilliges Land zu präsentieren und die EU erachtet es nicht mehr notwendig, die Maskerade aufrechtzuerhalten und zu simulieren, als würden Menschenrechte ihr ein Anliegen sein. Die Frage ist, warum handelt die EU so? Die klerikal-faschistische Koalition aus AKP und MAP befindet sich in einer tiefen Krise. Erdogan versucht sich mit allen Mitteln und immer neuen und absurderen Handlungen über Wasser zu halten. Die Wirtschaft steckt in einer tiefen Rezession. Das Militär hat eine historische Niederlage in Gare erfahren müssen. Laut Umfragen verliert die AKP zusehends an Zuspruch. Ursula von der Leyen ist bemüht, positive Aspekte zu benennen. Das Einzige, was ihr bleibt, sind die von der Türkei aufgenommenen Flüchtlinge. Um die Gemüter in der Türkei zu beruhigen, verspricht sie Milliarden. Milliarden als Wahlkampfhilfe, um Erdogans Regime zu stabilisieren. We'll be right back. Das war der linke Medienspiegel im April 2021. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblogs.org. Und tschüss.